Deutschlandfunk Kultur Tonart. Jetzt geht's wieder um Blue Note Records. 80 Jahre Blue Note, das große legendäre Jazzlabel von zwei Berlinern gegründet, die im Exil in New York lebten. Und aus dieser Zeit gibt es immer noch Menschen, die unter uns sind. Im November letzten Jahres konnte die Jazzsängerin Sheila Jordan ihren 90. Geburtstag feiern. Sie machte das nicht zurückgezogen zu Hause, sondern dort, wo sie am liebsten ist, auf der Bühne. Bis heute reist Sheila Jordan durch die Welt, um ihre Musik unter die Leute zu bringen. Und Sheila Jordan hat durchaus eine enge Verbindung zum Label Blue Note, denn hier erschien vor vielen Jahren ihr Debütalbum Portrait of Sheila. Mein Kollege Matthias Wegner hat sich mit Sheila Jordan vor einiger Zeit mal darüber unterhalten. Falling in love with love is falling for make-believe. Falling in love with love is playing the fool. Caring too much is such a juvenile fancy. Learning to trust is just for children in school. Nah, I haven't even heard it since I did it. Are you kidding? I never. Ohne Witz, ich habe die Aufnahme nicht mehr bewusst gehört, seitdem ich sie gemacht habe. Bei mir ist es so, ich nehme auf und direkt danach höre ich die Aufnahmen ja sehr häufig, um sie abzumischen und so weiter, doch dann möglicherweise nie wieder. Ab und an habe ich mal etwas von diesem Album im Radio gehört. Every once in a while I'll hear something from Portrait on the radio. Falling in love with love is playing the fool. Sheila Jordan, eine lebende Blue Note-Legende, die nur selten zurückblickt. Ein Beispiel dafür, wie ich meine eigenen Sachen wahrnehme, ist folgendes. Eine Frau sang im Radio und ich dachte mir, wow, wer singt denn da? Die hört sich aber ganz anders an als das, was es sonst so gibt. Und ich musste lachen, denn das war offenbar ich. And I laughed and I said, oh boy. Baltimore Oreo. Took a look at the mercury, 40 below. Sheila Jordan sorgte 1962 für eine kleine Sensation. Sie war die erste Sängerin, die für das damals ziemlich angesagte Jazzlabel Blue Note eine Platte veröffentlichte. Blue Note stand zu dieser Zeit eigentlich für einen ganz anderen, klar definierten Sound, für treibenden, instrumentalen Hardbop. Sheila Jordan jedoch bekam ihre Chance unter anderem deswegen, weil sie wie eine Instrumentalistin an ihre Musik heranging. Sie konnte wie ein Saxophonist improvisieren, beherrschte den Scat-Gesang und war zudem in der Lage, spontan zur Musik zu texten. Und, ganz wichtig, Sheila Jordan fand einen sehr persönlichen Zugang zu ihrem Gesang. Mit ihrer vergleichsweise hellen Stimme brauchte sie gar nicht erst zu versuchen, die stimmlich überlegenen Afroamerikanerinnen wie Ella Fitzgerald oder Sarah Vaughan zu imitieren oder ihnen nachzueifern. Sheila Jordan ging ihren eigenen Weg. Zudem hatte sie ein ausgezeichnetes Gespür dafür, welche Songs zu ihr passten. Zum Beispiel das unwiderstehliche Humdrum Blues aus der Feder von Oscar Brown Jr. oder das Bobby Timmons-Stück Der Dare, in dem Sheila Jordan aus der Perspektive eines kleinen Mädchens singt. Hey Mama, what that dare? Hey, why that under there? And oh Mama, oh, hey Mama, hey, look it over there. Hey, where they going there? Hey, what they doing there? Hey Mama, can I have that big elephant over there? Sheila Jordan ist im November 2018 stolze 90 Jahre alt geworden und noch immer tritt sie regelmäßig auf. Weltweit, wohlgemerkt. In ihrem aktuellen Repertoire befinden sich interessanterweise bis heute stets 2-3 Stücke ihres Debütalbums. Übrigens blieb Portrait of Sheila das einzige Album für das Label Blue Note in ihrer langen Karriere. Aber das ist eine andere Geschichte. In jedem Fall hat sich in ihrem Selbstverständnis als Künstlerin seitdem jede Menge getan. I'd say I have more fun and I'm more relaxed than when I was young, you know. Ich würde sagen, ich habe viel mehr Spaß an meiner Musik und bin entspannter als in meinen früheren Jahren. Mir hat es natürlich immer Spaß gemacht, aber ich habe mittlerweile eine viel freiere Herangehensweise an das, was ich mache. Es ist nicht mehr so schlimm für mich, wenn ich mal einen Fehler mache. Ich versuche, alles organisch passieren zu lassen und es zu genießen. Ich möchte schon lange nicht mehr darüber nachdenken, ob das Publikum die Sachen mag, die man macht. Man muss sich einfach vertrauen, seiner Musik und natürlich auch seinen Musikern. Es wird schon funktionieren. Und wenn nicht, dann ist das auch okay. Jazz muss ja, Gott sei Dank, nicht perfekt sein. It'll all work out okay. And if it doesn't, that's okay too. You know? Jazz does not have to be perfect, thank God. Don't let your heart grow too mellow. You gotta be, yes, you gotta be a Punchinello fellow. Supposed to brighten up the place and laugh, clown, paint a lot of smiles upon your face and laugh, clown. Don't you frown, don't let the world know your sorrow. Be a Pagliacci, laugh.